Und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen gewaltigen Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig zu öffnen das Buch und zu lösen seine Siegel. Und niemand vermochte es, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, das Buch zu öffnen noch hineinzusehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig befunden ward, das Buch zu öffnen noch hineinzusehen. Und einer von den Ältesten sagt zu mir, weine nicht, siehe der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel David, hat überwunden, um zu öffnen das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah inmitten des Throns und der 4 Tiere und der Ältesten ein Lamm stehen als wie geschlachtet, mit 7 Hörnern und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt auf die ganze Erde, und es trat herzu und empfing es aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und wie es das Buch nahm, fielen die 4 Tiere und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, jeder hatte eine Zither und goldene Schalen voll Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied, also, würdig bist du zu nehmen das Buch und zu öffnen seine Siegel, denn du wardst geschlachtet und hast für Gott erkauft durch dein Blut solche von jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation, und hast sie unserem Gott gemacht zu einem Königtum und zu Priestern, und sie werden herrschen auf der Erde. Und ich sah und hörte wie eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und von den Tieren und den Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal Zehntausende und 1.000 mal Tausende, die riefen laut, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu nehmen Gewalt und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Segen. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere, alles was darin ist, hörte ich sagen, dem, der da sitzt auf dem Thron, und dem Lamm Segen und Ehre und Preis und Herrschaft in alle Ewigkeit. Und die 4 Tiere sprachen, Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.